Ich würde schon sagen, dass es so ein Lehrbuchfilm ist. Also mit dem hat ja selbst das Drehbuch geschrieben und er und Gus Van Sant gehören ja so ein bisschen zu so einem linken Gewissen in der amerikanischen Filmindustrie, nehmen ja auch immer mal wieder politisch Stellung, interessieren sich auch sehr für, also gerade mit dem für ökologische Themen. Also die politische Haltung ist eigentlich relativ eindeutig, aber ich finde es trotzdem ganz gut gelöst. Durch das Drehbuch, weil die Identifikationsfiguren in diesem Film eben Matt Damon und Frances McDormand sind, die arbeiten eben für so ein Energieunternehmen, fahren immer durch die amerikanischen Provinzen und versuchen so Farmer, die sowieso am Existenzminimum leben, zu überzeugen, diese Technik zu machen, damit sie wieder Geld verdienen können und so weiter. Und letztlich schreibt sich Matt Damon dann doch eine Heldenrolle wieder so auf den Leib, weil, ne? Amerikanische Helden müssen ja immer über sich hinauswachsen. Das tun sie meistens mit Fäusten. Hier kriegen die aber so einen Widerstand, kriegen auch immer so ein bisschen erklärt, wo die Gefahren bei der Technik sind. Und deshalb wird Matt Damon zu einem ideologischen Umdenken gezwungen. Und auch so kann man als amerikanischer Held über sich hinauswachsen. Ist das glaubwürdig, dieser Wandel der Figuren? Ich finde das auf alle Fälle. Also fange ich mal bei Frances McDormand an. Die kennen wir ja von ganz vielen Conan-Filmen. Und die schafft es ja immer, jede Szene zu einem Auftritt zu machen, ohne dass sie zur Rampensau wird. Sie hat wieder viele tolle Sprüche, viele Lacher auf ihrer Seite, wie sie auch das amerikanische Landleben kommentiert. Sie spielt so eine alleinerziehende Mutter, hat auch eine gewisse Härte. Diese Figur wird aber nie zum Klischee. Und mit dem spielt mal wieder den All-American Boy. Und dieser Figur gewinnt er immer wieder neue Facetten ab. Also er selbst, seine Figur, kommt eben auch aus einem Farmerhaushalt. Also er weiß, wovon er redet und sonst was. Und überhaupt finde ich den Film in dieser Hinsicht am interessantesten, weil er ein ganz interessantes Stimmungsbild der amerikanischen Provinz ist. Also wir kennen ja die amerikanische Weite und hier sehen wir nur einfach nur noch eine Monokultur und Silos, in denen gar kein Getreide mehr drin ist. Also das Land verspricht keine Freiheit mehr und nichts mehr, aber trotzdem die Leute, die dort leben, das ist immer noch ihr Land und sie wollen ihre Amerikaner-Erzählung weiterschreiben und die werden nicht vorgeführt, sondern man lässt ihnen diesen amerikanischen Traum. Gleichzeitig ist klar, dass die Politik eigentlich das amerikanische Land abgeschrieben hat und dass da jetzt eben die Industrie hinfährt, um eben das bisschen letzte Land für die Energie auszubeuten. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, ist von Sylvie Verheide mit Pete Doherty in der Hauptrolle. Charlotte Gainsbourg ist auch dabei, August Diehl ebenso. Und die Vorlage ist ein klassisches Buch aus dem 19. Jahrhundert von Alfred de Musset. Bekenntnis eines jungen Zeitgenossen. Da geht es ja um einen Protagonisten, Octave, einen desillusionierten, sich selbst entfremdeten Helden. Hier in der Hauptrolle also Pete Doherty. Und Doherty kennen wir ja als Musiker der Baby Shambles, aber vor allem als Ex-Lover von Kate Moss, als alkoholabhängigen Choleriker, der ständig mit dem Gesetz in Konflikt gerät und der mit sich selbst offenbar auch wenig umgehen kann, sich selbst offenbar sehr fremd ist. Wie geht das zusammen mit seiner Figur im Film? Ja, man könnte doch erstmal sagen, ist doch vielleicht die Idealbesetzung, weil wenn man sich an die Songs von Pete Doherty erinnert, gerade auch, was er für die Libertines geschrieben hat, es geht ja immer darum, dass er beziehungsunfähig ist, dass er drogensüchtig ist und so weiter. Insofern ist er dieser Figur Octavia eigentlich ganz nahe. Und natürlich besteht aber dann eben auch die Gefahr, dass man eigentlich nur noch diesen Pete Doherty und nicht mehr den realen Octav sieht. Also die Figur, das finde ich, hat aber die Regisseurin ganz interessant gelöst, indem sie die Sonderposition ihres Helden immer wieder betont. Also er tritt eben aus der Szenerie immer wieder heraus. Das sind meistens so Fäden. Also er ist so ein Partylöwe, versucht einfach seinen Liebeskummer so zu ertränken im Rausch und so weiter. Und dann geht er aber raus und kommentiert dieses Geschehen. Und das macht er eben mit Zitaten aus dem Roman. Und das passt natürlich sowohl für Pete Doherty als auch für den Octav. Also das gucke ich mir ganz gerne an. Und er hat ja auch so ein verliebtes Milchgesicht. Also, und dann legt er die Rolle mit so einem hipsterhaften Understatement an, was ja auch ganz gut zu diesem dekadenten Überdruss zu Beginn des 19. Jahrhunderts passt. Ist das angesiedelt auch zu der Zeit? Das ist auch angesiedelt zu der Zeit. Und ich meine, im Kostüm lässt sich ja auch immer besser schmachten, leiden und so weiter. Das kann man da ganz gut. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass der Film dann nicht doch zu so einem Sittengemälde wird. Also, dass dieses Gefühl, es gibt dann auch mal eine andere Liebesgeschichte mit Charlotte Gainsbourg, also unser Held, entdeckt die wahren Gefühle wieder, aber Empfindung ist für ihn gleich Leid, er kann das nicht leben. Und dieses ganze Lebensgefühl wird nicht eingebettet in irgendeine Zeit. Also es wird wirklich kein Sittengemälde, aber diese exzessive Selbstzerstörungskraft dieser Figur, die löst sich schon so aus den Zeiten heraus und kriegt so eine ganz seltsame Kraft, die natürlich für die Beteiligten im Film anstrengend ist, auch manchmal für den Zuschauer, aber die hat dann auch was. Also da bleibt man dran an dieser Selbstzerstörung.